1. Diocese Butchin thult die Aufzeichnungen über die Nachkommen Adams. Als Gott Adam Erschuf, gestaltet er in nach seinem eigenen Bild. 2. Erschuf sie als Mann und Frau, signet sie und nannte sie Mensch zu der Zeit ihrer Erschaffung. 3. Im Alter von 130 Jahren zeugt Adam einen Sohn, der ihm in seinem Bild Arnulte und nannte ihn Seth. 4. Nachdem Seth geboren war, lebte Adam weitere 800 Jahre und zeugt in dieser Zeit weitere Sohn und Tochter. 5. Adams gesamte Lebensdauer umfasst 930 Jahre, danach wirst aber. 6. Als Seth 105 Jahre alt war, wurde ihm Ennis geboren. 7. Nach der Geburt von Ennis lebte Seth noch 807 Jahre und zeugt weitere Sohn und Tochter. 8. Seths gesamte Lebenszeit betrug 912 Jahre, woraufhin starb. 9. Ennis war 90 Jahre alt, als Kenan geboren wurde. 10. Nach Kenans Geburt lebte Ennis weitere 815 Jahre und zeugt in dieser Zeit Sohn und Tochter. 11. Die gesamte Lebensdauer des Ennis belief sich auf 905 Jahre, danach wirst aber. 12. Kenan war 70 Jahre alt, als Mahalalel zeugt. 13. Nach der Geburt Mahalalels lebte Kenan noch 840 Jahre und zeugt weitere Sohn und Tochter. 14. Kenans gesamte Lebenszeit betrug 910 Jahre, woraufhin starb. 15. Mahalalel war 65 Jahre alt, als Jared zeugt. 16. Nach Jared's Geburt lebte Mahalalel noch 830 Jahre und zeugt Sohn und Tochter. 17. Die gesamte Lebensdauer Mahalalels umfasst 895 Jahre, danach wirst aber. 18. Jared war 162 Jahre alt, als Henoch zeugt. 19. Nach Henoch's Geburt lebte Jared noch 800 Jahre und zeugt weitere Sohn und Tochter. 20. Jared's gesamte Lebenszeit betrug 962 Jahre, woraufhin starb. 21. Henoch war 65 Jahre alt, als Methuselah zeugt. 22. Nachdem Methuselah geboren war, lebte Henoch 300 Jahre lang in enger Gemeinschaft mit Gott und zeugt in dieser Zeit weitere Sohn und Tochter. 23. Henoch's gesamte Lebensdauer umfasst 365 Jahre. 24. Da Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt hat, wurde einst tags intrukt, den Gott hat in zu sich genommen. 25. Methuselah war 187 Jahre alt, als Lamech zeugt. 26. Nach Lamech's Geburt lebte Methuselah noch 782 Jahre und zeugt weitere Sohn und Tochter. 27. Methuselah's gesamte Lebenszeit betrug 969 Jahre, woraufhin starb. 28. Lamech war 182 Jahre alt, als einen Sohn zeugt. 29. Ernannte in Noah und Erklart, dieser Word uns Erleichterung verschaffen von unsere Mussmann arbeiten der Plage unserer Hand, die uns durch den Boden auferlegt ist, den der Herr verflucht hat. 30. Nach Noah's Geburt lebte Lamech noch 595 Jahre und zeugt weitere Sohn und Tochter. 31. Lamech's gesamte Lebensdauer umfasst 777 Jahre, danach wirst aber. 32. Als Noah 500 Jahre alt war, zeugte sein Sohn Sem, Ham und Japhet.